IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute das Thema Frauen in der indischen Klassik Teil 1. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Am 29. August 2009 wurde der Dokumentarfilm Rasoolan Bai, das andere Lied, The Other Song, im Bangalore International Center in Bangalore der Öffentlichkeit vorgestellt. The Other Song der Filmemacherin Saba Dewan ist der letzte einer Trilogie mit einer Geschichte über die Sängerin Rasoolan Bai, einer bekannten Künstlerin aus Varanasi. Im Jahre 1902 geboren, bildete Rasoolan Bai zusammen mit Begum Akhtar, Badimuti Bai und Siddheswari Devi das Quartett der Gesangsköniginnen. Im Jahre 1935 nahm Rasoolan Bai für die Grammophon den Tumri Lagat Chopanwar Majot Pul Genwar Namar auf. In der Übersetzung »My breasts are wounded, don't throw flowers at me«. Rasoolan hat dieses Lied danach nie wieder gesungen. Es ist nahezu aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden. Rasoolan erhielt 1957 als zweite Frau nach Kesar Bai Kerkar den Sangeet Natak Academy Award, eine prestigeträchtige Auszeichnung in Indien. Am 15. Dezember 1974 starb Rasoolan, nachdem sie in Ahmedabad sich als Besitzerin eines kleinen Teeladens, der direkt neben dem Gebäude von All India Radio lag, ein bescheidenes Einkommen verdiente. In diesem Film The Other Song geht es aber auch um viel mehr. Der verlorene Song steht als Symbol für die Künste der Tabavis, der Kurtisanen, die es in Indien noch bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gab. Mit dem Tumri Jamain Tose Nayi Bulun hören wir von Rasoolan Bai die Raga-Form Bhairavi. In der nordindischen Klassik ist Bhairavi ein Morgenraga. In der südindischen Musik leitet sich Bhairavi aus dem 20. Ragam Natha Bhairavi des Melakartha-Systems ab. Die Tumri-Form ist ein Genre der leichten Klassik, häufig zum Hori-Fest, dem Frühlingsfest der Farben, gesungen. Ursprünglich wurden die Tumris mit viel emotionalem Ausdruck durch ausgeprägte Gestiken und Gesichtsmimiken Abhinaya interpretiert. In der weiteren Entwicklung der Tumris verschwand diese Darstellungsform, die dem indischen Tanz vorbehalten blieb. Die Sängerinnen wichen dafür auf rein stimmliche Improvisationsformen ohne Lyrik aus, die sogenannten Bol Banav Ki Tumris. Jab to tanna Was diese Sendung für indische Musikkultur nicht leisten möchte, das Thema Frauen in der indischen Klassik zu labeln nach politischen, sozialen oder religiösen Aspekten. Es soll auch nicht ein Graben gezogen werden zwischen der nordindischen und südindischen Klassik. Wie der Anthropologe und Kurator des Genfer Ethnographischen Museums Laurent Aubert bemerkt, findet sich in der Musik die Identität von Volksgruppen wieder. Sie wiederum ist politisch motiviert. Meist prägt sie sich polarisiert aus, fundamentalistisch oder weltoffen. Die frühen historischen Einflüsse, besonders der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, sollen für das Verständnis der geschlechterspezifischen Merkmale daher kurz angerissen werden. Die Hindustani-Musik stand im frühen indischen Mittelalter besonders unter persischem Einfluss. Es war die Mogul-Ära des 14. bis 16. Jahrhunderts. Besonders Gesangsgenres wie der Khayal, Ghazal und Tumri haben hier ihren Ursprung. Eine Patronage am Hofe der Mughals im 16. Jahrhundert versprach höfischen Künsten und den Artisten Wohlstand. Auch viele junge Mädchen wurden in den darstellenden Künsten auf höchstem Niveau ausgebildet. Dazu gehörten der Kathak-Tanz und die indische Klassik, die Literatur mit Poesieformen wie den Ghazals und Tumris. Aus dieser Zeit haben sich die nordindische und südindische Klassik strukturell unterschiedlich entwickelt. Erstere ist weniger formal und unterliegt für die Raga-Improvisation weniger einer strengen kompositorischen Form. Die Raga-Klassifizierung ist mit dem Melakartha-System in der südindischen Klassik eindeutig und weniger diffus. Den Musikern dieser beiden Stilrichtungen ist gemeinsam, dass sie das Wissen über Generationen und Jahrhunderte weitergetragen haben, bis ins 21. Jahrhundert. Malika Igusl, die Königin der Gusls, präsentiert uns nun zwei Kompositionen. Begum Akta litt selbst unter einer Vielzahl von Frauendiskriminierungen, unter einer Vergewaltigung mit Geburt einer unehelichen Tochter bis zu den Repressalien ihres Mannes Ishtiaq Ahmed Abbasi, den sie 1945 heiratete. Wegen ehelicher Repressalien trat sie darauffolgend für knapp 5 Jahre nicht mehr auf. Für den Film Rotti unter Leitung des Filmregisseurs Madhav Kale nahm sie 6 Gusls auf. Rotti, das heißt Brot, kam 1942 in die indischen Kinos. Die Grammophonaufnahmen wurden von Megaphone Record Company realisiert. Wir hören die beiden Gusls Char Dinon Ki Javani und Fahir Fasile Baharnai. Thank you. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. Musik war die Ausübung der Kunst besonders den Mitgliedern der Brahmanen eine Art Priesterschaft vorbehalten. Frauen hatten es schwer, auf die Bühne zu gelangen und sich mit ihrer Musik öffentlich zu zeigen. In den Anfängen der Phonoindustrie fanden Frauen für Schallplattenaufnahmen kaum männliche Begleiter. Dennoch gelang es den Frauen, durch subtile Ausdrucksformen in der Musik sich Gehör zu verschaffen und die Musik als Mittel gegen die gesellschaftliche Diskriminierung einzusetzen. Es war auch ein Kampf der Geschlechter durch Musik. Einen solchen Kampf bestritt erfolgreich die Philanthropin Bangalore Nagaratnama. Sie nahm sich des Erbes von Thiagaraja an. Der heilige Thiagaraja lebte von 1767 bis 1847 und war einer der größten Komponisten der karnatischen Musik. Bangalore Nagaratnama wurde 1778 geboren. Sie erhielt in einem behüteten Elternhaus als Tochter eines sehr erfolgreichen Anwalts eine musikalische Ausbildung. Von ihrem Lehrer Kripadattara Tamaya, ein Dichter am Hofe von Mysore, erlernte sie Sanskrit. Ihr Onkel Venkaswami Appa, ein berühmter Musiker am Mysore Hof, brachte Nagaratnama das Violinspiel bei. Die Thiagaraja Kritis, eine musikalische Kompositionsform in der südindischen Klassik, erlernte Nagaratnama von dem Musiker und Komponist Bidaram Krishnappa. Neben ihrem musikalischen und Sprachtalent zeichnete sie sich auch als Tänzerin im Bharatanatyam aus. Nagaratnam war eine der ersten Frauen im damaligen Madras, die selbst Einkommensteuer zahlte. Ihre Veröffentlichung von Radhika Santvanamu, erotische Literatur aus dem 18. Jahrhundert, verfasst von der Kurtisane Mudupalani, brachte sie im Jahre 1911 vor den Gerichtshof. 1920 ging sie nach Tiruvayuru, erwarb dort Land und errichtete nach einer Vision in einem Traum eine Gedenkstätte zu Ehren des heiligen Tirgaraja. In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde sie zu einer der schillerndsten Figuren am kulturellen Firmament Madras. Bangalore Nagaratnam starb 1952.